Am 25. April gab es auf dem Platz vor der Pyongyanger Sporthalle einen Auftritt der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend zum 85. Gründungstag der koreanischen Volksarmee unter dem Motto »Der Sieg wird über Generationen hinweg fortgesetzt«. Beim Auftritt wurden bunte Stücke wie Chor »Hoch auf den Generalismus« Kim Il-sung, Herrenkleinchor »Marsch der Partisanenarmee«, Blechinstrumentquartett »Auf zum Entscheidungskampf« und Herrenquartett »Das Lied von Stolz auf die Gardetruppen« auf die Bühne gebracht.